dass Israel Gewalt gebraucht hatte, um sich in Palästina festzusetzen. Weder er noch ich gaben ehrlich zu, dass möglicherweise die Palästinenser dasselbe Recht zum Terror hatten wie die Israelis, um eine Heimat zu fordern, und dass unsere revolutionären und terroristischen Organisationen, die Haganah, der Irgun und die Sternbande, unweigerlich ihre historischen Zwillinge, die PLO, die Fedayin und den Schwarzen September, auf den Plan rufen mussten. Dann kam der Yom Kippur-Krieg und meine Welt und meine Argumente fielen in sich zusammen. Eines Nachts war Bernstein besonders zudringlich. Wie ein Verrückter redete er über die 1973 besetzten Gebiete. Die würden wir nie wieder herausgeben, keinen Zoll. Er sprach vom Gush Emunim und den Siedlungen, die er hatte gründen und finanzieren helfen, damit wir uns unwiderruflich in den besetzten Gebieten einrichten und auch die letzte Spur arabischer Kultur auslöschen könnten. Ich beschloss, meine Verlegung von Tel Aviv an eine der Schulen in den besetzten Gebieten zu beantragen. Man gab meinem Wunsch statt, weil man damit rechnete, dass ich eine äußerst tüchtige Vertreterin unserer Wertvorstellungen sein würde.